Der Gärtner wird seitdem nicht wieder gesehen. Und so stimmen 2 Monate später die Hausherrin und ihr Vater schließlich zu, als der Investor sie drängt, das inzwischen durch und durch feuchte Zimmer des Gärtners durch eine Mauer vom Haupthaus zu trennen, um der Schimmelpilzbildung, die von dort ausgeht, endlich Einhalt zu gebieten. Die unberechtigte Eigenbesitzerin. Klagend. Herausgabe und Räumung des Grundstücks, des Hauses gegen geleistete Ausgleichszahlung. Wieder klagend. Ob Erwerb redlich, ob dingliches Nutzungsrecht gegeben, dabei nicht streiterheblich. 985 BGB Anspruchsgrundlage der Kläger. Unstreitig. Unmittelbarer Besitz. Unmittelbarer Besitz heißt, derjenige hat Gewalt über eine Sache. Paragraph 17 BGB. Dass es gegebenenfalls dahinstehen kann, dass ihnen ein Zahlungsgrund zusteht, weil Dritte in voller Kenntnis der Restitutionsansprüche Verwendungen vorgenommen haben und ein Zurückbehaltungsrecht aufgrund der Natur des Gläubigeranspruchs ausgeschlossen sein könnte. Anspruch des Wiederklägers aus Bereicherungsrecht könnte bestehen in Höhe der Differenz zwischen dem heutigen Verkehrswert und dem Wert ohne die vorgenommenen Investitionen. Der Zeitpunkt, an dem die Verwendungen vorgenommen wurden. Güteverhandlung. Die Grundbuchbeziehung ist notwendig für hinreichende Bestimmtheit. Eintragung einer Grundschuld an der rangbereitesten Stelle. Mit dem vorliegenden Vergleich. Ich ergänze mit der Erfüllung des vorliegenden Vergleichs. Mit der Erfüllung des vorliegenden Vergleichs sind alle Ansprüche bezüglich des Streitgegenstandes. Ich ergänze, sind alle Ansprüche aus dem Rechtsstreit. Mit der Erfüllung des vorliegenden Vergleichs sind alle Ansprüche aus dem Rechtsstreit bezüglich des Streitgegenstandes abgegolten. Und jetzt will sie noch einmal ins Haus gehen. Mit dem Schlüssel, der noch immer an ihrem Schlüsselbund hängt, mit dem sich alle Türen des Hauses und auch die des Holzschuppens öffnen und schließen lassen, mit dem abgegriffenen Sicherheitsschlüssel Zeiss Icon, den sie von Rechts wegen vor 2 Tagen hätte abgeben müssen. Mit diesem Schlüssel will sie noch ein letztes Mal die Tür aufschließen, deren Schloss nach einer halben Umdrehung des Schlüssels immer klemmt. Die Glasscheiben der Tür klirren leise. Von den eisernen Ranken, mit denen das Glas geschützt ist, fallen brüchige Splitter roter und schwarzer Farbe zu Boden. Die Tür anheben, wie sie es auch sonst immer gemacht hat, um den Schlüssel weiterdrehen zu können. Und dann die Tür weit aufmachen, bis sie an der Hauswand anschlägt. Den Stein davor schieben, der noch immer bereit liegt, und dann hineingehen. Die bemalte Tür zur Besenkammer ist ausgehängt. Deshalb ist das Erste, was sie sieht, als sie das Haus betritt, nicht wie früher der Garten Eden in 12 quadratischen Kapiteln, sondern ein alter Besen, ein Handfeger, eine Schaufel und ein paar Lappen. Auch die Tür zum Wohnzimmer ist ausgehängt. Deshalb muss sie nicht die messingene Klinke niederdrücken, um einzutreten. Und deshalb ist auch kein metallenes Seufzen zu hören, als sie den Raum betritt. Alles, was an den 2 Wänden, die vom Schwamm befallen waren, aus Holz war, hatte vor 9 Jahren herausgenommen oder herausgerissen werden müssen. Deshalb fehlt auch die lange Sitzbank. Die dazugehörige Tafel und die beiden Türen haben die Handwerker damals ins Badehaus hinübergetragen. Weil das Badehaus zu klein war, mussten sie die Tafel dort hochkant stellen. Und so steht sie noch immer. Sie hat es durch einen Schlitz zwischen den Fensterläden gesehen, als sie kam. Der Schlüssel für das Badehaus hängt, wie früher, am Schlüsselbrett neben dem Schlüssel zur Werkstatt. Und an dem baumelt, wie früher, der goldene Blinker. Das Schlüsselbrett ist, wie früher, um die Ecke beim Ofen. Nur der Ofen ist weg, denn der stand an der schwammigen Wand. Bis in die obere Etage war der Schwamm gewachsen, während sie im Ausland arbeitete und ihr Vater einen Herbst, einen Winter und einen Frühling lang mit dem Herrn verhandelte, dem er im Ausgleich für die dringend notwendigen Reparaturen die Spekulation mit dem offiziell noch ihnen gehörenden Haus angeboten hatte. Verkaufen durften sie nicht, solange die Entscheidung des Amtes nicht gefallen war. Aber nach der Halbierung der ostdeutschen Konten besaßen sie nicht mehr die Mittel, um das Haus selbst zu erhalten. Vorliegend gegebenes Erfordernis, verfahrensgegenständliches Grundstück, Abprüfung der Eigentumsverhältnisse, Registriernummer 654.